Ja, vielen Dank für die Einladung. Genau. Bundeskanzler Olaf Scholz schrieb zum Internationalen Holocaust-Gedenktag am 27. Januar dieses Jahr auf X: Wir dulden kein Vergessen, nicht heute und nicht morgen. Auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock postete für alle Welt verständlich auf Englisch: We remember. Und Robert Habeck veröffentlichte gleich einen ganzen Zeitungsartikel zum 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz-Birkenau. Im Tagesspiegel betonte er die besondere deutsche Verantwortung. Der Umgang mit der Shoah in Deutschland wird häufig als Erfolgsstory gesehen. Es gibt inzwischen zahllose Fernsehsendungen, Zeitungsbeiträge, Museen, Denkmäler, wissenschaftliche Konferenzen und politische Ansprachen, die nationalsozialistische Judenvernichtung zum Gegenstand haben oder vorgeben zu haben. Es sei eine noch verbesserungswürdige Erfolgsstory, wie kritische Stimmen betonen, aber eben ein gemeinsamer Erfolg, der Zusammenhalt verspricht. In den ersten Jahrzehnten nach der militärischen Niederlage spielte die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus kaum bis keine Rolle. Man war beschäftigt mit dem Wiederaufbau, feilte an einer Täter-Opfer-Umkehr. Gerade in Dresden, wo ja jedes Jahr an die Toten der alliierten Luftangriffe gedacht wird, ist dies hinlänglich bekannt. Während die Deutschen über ihr Kriegsleid klagten, schilderte ein Überlebender von Theresienstadt die Bombardierung so: Zitat: Wir weinten vor Freude, als wir den roten Schein am Himmel sahen. Dresden brennt, die Alliierten sind nicht mehr weit. Zitat Ende. Nach 1945 war die Zahl derer, die an der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik mitgewirkt hatten, zu groß, um sie, trotz Bemühungen der alliierten Besatzer um Entnazifizierung, nach dem Krieg aus dem öffentlichen Leben auszuschließen. 6.656 Personen wurden, alle Prozesse in Westdeutschland zusammengenommen, jemals überhaupt verurteilt. Und davon war wiederum nur ein Bruchteil, 1663, länger als 2 Jahre in Haft. Karrieren als Ärzte oder Juristen konnten ungebrochen fortgeführt werden. Es wurden Entschädigungen für Kriegsverletzungen gezahlt und später Rentenzahlungen für die Zeit in der Wehrmacht. Bis vor 2 Jahren, also bis 2023, zahlte der deutsche Staat monatliche Zusatzrenten an ehemalige SS-Soldaten und im Ausland lebende Nazi-Kollaborateure. Während die Täter also und deren Nachkommen guter Dinge weiterleben konnten und können, war es den durch Zufall noch nicht Ermordeten nicht möglich, das Leid einfach abzuschütteln. In seiner Essaysammlung Jenseits von Schuld und Sühne hielt Jean-Marie fest, Zitat: Die Sozietät ist befasst nur mit ihrer Sicherung und schert sich nicht um das beschädigte Leben. Sie blickt vorwärts. Meine Ressentiments gegen das Nachkriegsdeutschland aber sind da, damit das Verbrechen Realität werde für den Verbrecher, damit er hineingerissen wird in die Wahrheit seiner Untat. Es müsse darum gehen, so Amerie, die Zeit umdrehen zu wollen. Das Geschehene, Zitat, genauso ungeschehen machen zu wollen wie ich. Zitat Ende. Während die Länder, die die Deutschen im Zweiten Weltkrieg in Ost- und Südeuropa überfallen und ausgehungert hatten, bis heute die ökonomischen Folgen tragen, während Israel von Beginn an bis zum heutigen Tag von seiner Auslöschung bedroht ist, kamen die Altnazis, die Profiteure und die Mitläufer nach dem Krieg in den unverhofften Genuss des Wirtschaftswunders. Gerhard Schaidt nennt die Nachfolgestaaten des Nationalsozialismus in seinem Buch Die Meister der Krise daher Kriegsverlierer und Vernichtungsgewinner. Als das Land mit dem heute drittgrößten Bruttoinlandsprodukt nach den USA und China und mit einer vorbildlichen Erinnerungskultur als moralischer Behang gehört die Bundesrepublik inzwischen internationalen Umfragen zufolge zu den beliebtesten Ländern weltweit. Es wirkt, als ob die Opfer nach dem Krieg abermals bestraft wurden. Sie erfuhren die doppelte Strafe, obwohl sie sich nichts zu Schulden haben kommen lassen. Nochmal Zitat von Amerie. Ich bin belastet mit der Kollektivschuld, nicht sie. Die Welt hat mich verurteilt, nicht jene, die mordeten oder den Mord geschehen ließen. Zitat Ende. Die Welt hat Deutschland den industriellen Massenmord an den Juden verziehen, aber sie verzeiht Israel nicht, dass es einen Krieg gewann, den es nicht begonnen hat. Es soll hier im Vortrag jetzt aber nicht um moralische Beurteilung oder Empörung gehen, sondern um die Bestimmung dessen, was die Erinnerung an die Shoah in Deutschland prägt, und die ist in aller Regel unbewusst, und warum dies einer potenziellen Wiederholung von Auschwitz bei allem eifrigen Gedenken und Erinnern überhaupt nicht im Weg steht. Die öffentliche Erinnerung in Deutschland begann dann im großen Stil, als es bequem war. Als die Täter zum Großteil verstorben waren und sich kein ausschlaggebender Widerstand regen konnte. Darüber, was den Nationalsozialismus ausmachte, was das Präzedenzlose an der Judenvernichtung war und wie sie möglich sein konnte, darüber wird bis heute im politischen Diskurs verhandelt. Bevor ich gleich auf den ersten Historikerstreit zu sprechen komme, will ich kurz versuchen darzulegen, was in der Erinnerungskultur, wie es euphemistisch heißt, denn wie will man aus vergangenen Gräueln eine positive Kultur schaffen, verdrängt wird. Als Hannah Arendt die Shoah die vollendete Sinnlosigkeit nannte, war dies keine bloße Redewendung. Die nationalsozialistische Vernichtung des europäischen Judentums widersprach einer Zweckmittelrationalität und letztlich der eigenen Selbsterhaltung der Täter. Nicht einmal, Zitat, vordringlichste militärische Erfordernisse durften die demografische Politik beeinträchtigen. Die Nazis schienen überzeugt, dass es wichtiger sei, die Vernichtungsfabriken in Betrieb zu halten, als den Krieg zu gewinnen. Zitat Ende. Die Shoah zeichnet sich in erster Linie nicht durch die Anzahl der Opfer aus, auch wenn die Quantität in Qualität umschlug und eine entscheidende Rolle spielte, aber in erster Linie um die Intention durch die Vernichtung als funktionsloser Selbstzweck. Der Holocaust hatte keine funktionelle Bedeutung, schreibt auch Moishe Postone. Die Vernichtung der Juden war kein Mittel zu einem anderen Zweck. Sie wurden nicht aus militärischen Gründen ausgerottet oder um gewaltsam Land zu nehmen, wie bei den amerikanischen Indianern. Es ging auch nicht um die Auslöschung der potenziellen Widerstandskämpfer unter den Juden mit dem Ziel, den Rest als Heloten besser ausbeuten zu können. Dies war die Politik der Nazis den Polen und Russen gegenüber. Es gab kein äußeres Ziel. Die Vernichtung der Juden musste nicht nur total sein, sondern sie war sich selbst Zweck. Vernichtung um der Vernichtung willen, ein Zweck, der absolute Priorität beanspruchte. Zitat Ende. Durch die Shoah wurde das, was Zivilisation ausmacht, die Selbsterhaltung und davon abgeleitet Vernunft, aufgegeben. Beides schlug um in kollektivem Wahn. Vernichtung war das höchste Ziel. Und es traf nicht zufällig die Juden. Aus diesem Grund führte Dandina den Begriff des Zivilisationsbruchs ein. Dieser Begriff ist gleichzeitig richtig und falsch. Richtig ist er, weil, wie gerade gesagt, die Shoah mit dem brach, was die Menschheit bis dahin verbunden hatte: Selbsterhaltung und Vernunft. Sie brach auch mit der philosophischen Überzeugung vom Fortschritt in der Geschichte, an dem übrigens Linke und Liberale immer noch so beharrlich festhalten. Er ist falsch, weil der Holocaust nicht einfach der Bruch mit der Aufklärung war. Die Gesellschaft, die vorher bestand, trug in sich schon die Möglichkeit von Auschwitz. Theodor W. Adorno und Max Horkheimer schreiben deshalb von der Dialektik der Aufklärung. Der Nationalsozialismus mit dem Antisemitismus als Kern, der alle Rackets des NS-Staates zusammenhielt, trotz aller anderen Unterschiede, war gleichzeitig etwas grundlegend anderes als die moderne Gesellschaft und wurzelte in einem Unbehagen, das durch eben diese hervorgerufen wurde. Es war die Selbsterhaltung, die umschlug in Todessehnsucht. Die Antwort auf die kalte, abstrakte Moderne, in der die Einzelnen austauschbar waren, war die warme, authentische Volksgemeinschaft als vermeintliche Krisenlösung. Der Versuch, alle gesellschaftlichen Widersprüche durch die Vernichtung derer, die sie verkörpern, nämlich die Juden, zu beseitigen, führte zum Umschlag von der Verwertungs- in die Vernichtungslogik. Im Gegensatz zu anderen Formen von, wie es begriffsstutzig genannt wird, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, wird der Jude in der antisemitischen Projektion in erster Linie nicht als minderwertig, sondern als überlegen und daher als umso gefährlicher imaginiert. Um nochmal Postone zu zitieren: Bestimmte Aspekte der Vernichtung des europäischen Judentums bleiben so lange unerklärlich, wie der Antisemitismus als bloßes Beispiel für Vorurteil, Fremdenhass und Rassismus allgemein behandelt wird, als Beispiel für Sündenbockstrategien, deren Opfer auch sehr gut Mitglieder irgendeiner anderen Gruppe hätten gewesen sein können. Zitat Ende. Der moderne Antisemitismus baut auf einer langen Tradition des Judenhasses auf, der sich stets entsprechend der jeweils geltenden gesellschaftlichen Normen fortentwickelt. Gleichzeitig bestehen ältere Formen weiter. Im Mittelalter, als das Christentum die maßgebliche Denkweise zur Erklärung der Welt bildete, sah man in Juden den Antichrist. Als der Feudalismus später durch abstrakte Formen der Herrschaft abgelöst wurde, wurden Juden mit genau jener Seite der Herrschaft identifiziert, die unsichtbar und schwer zu fassen ist. Sie galten gleichzeitig als raffgierige Kapitalisten und als zersetzende Kommunisten. Während alle Formen des Rassismus dem anderen potenzielle Macht zuschreiben, ist diese Macht gemeinhin konkret, materiell oder sexuell. Die Macht, die den Juden zugeschrieben wird, wird allerdings, nochmal Zitat Postone, nicht nur als potenziell, sondern als tatsächlich wahrgenommen. Sie ist vielmehr eine andere Art der Macht, die nicht notwendigerweise konkret ist. Die den Juden im modernen Antisemitismus zugeschriebene Macht wird durch mysteriöse Unfassbarkeit, Abstraktheit und Universalität charakterisiert. Es wird angenommen, dass sie hinter Erscheinungen stehe, ohne mit diesen identisch zu sein. Ihre Quelle ist hinterlistig verborgen, konspirativ. Die Juden stehen für eine ungeheuer machtvolle, unfassbare internationale Verschwörung. Zitat Ende. Zu Postones Ausführungen ist jedoch noch hinzuzufügen, dass es immer auch konkrete Elemente gibt, die eine Rolle spielen, wie etwa der Hass auf den sehr konkreten jüdischen Staat. Der Zionismus galt schon den Nazis als der, Zitat, militante Flügel des Weltjudentums, der für eine Chance auf eine bessere Zukunft der Menschheit zu eliminieren sei. Während im Rassismus oder in der Misogynie, im Frauenhass, die Objekte des Hasses immer noch einen Platz in der Welt haben, den sie nur nicht verlassen dürfen, gibt es für Juden einen solchen Platz nicht. Sie werden als überlegene Macht, als das ultimative Übel imaginiert, das aus der Welt geschafft werden müsse. Der Antisemitismus ist eine falsche Rebellion gegen übermächtige Strippenzieher. Anders lässt sich in den Augen des Antisemiten sein eigenes und allgemeines Leid nicht erklären. Das Besondere ist die Erlösungsvorstellung, die inhärent auf Vernichtung abzielt. Oder, wie Jean-Paul Sartre es ausdrückte, was der Antisemit wünscht, was er vorbereitet, ist der Tod des Juden. Der Antisemitismus ist allerdings keine Pathologie, denn derjenige, der die Krankheit des Antisemitismus hat, leidet nicht an ihr. Ganz im Gegenteil. Er verhält sich demzufolge realitätsgerecht. Adorno und Horkheimer beschreiben den Antisemitismus deshalb als pathische Projektion. Ein Neologismus, um den Unterschied zur pathologischen Projektion des klassischen Paranoikers deutlich zu machen, der von der Realität abgeschnitten ist und in einem sozialen Setting gar nicht funktionieren kann. Anders ist es für den Antisemiten. Der funktioniert in einem sozialen Rahmen ausgesprochen gut. Die antisemitische Projektion verschafft ihm Erleichterung von gesellschaftlichen Widersprüchen, die es tatsächlich gibt und die tatsächlich unlogisch sind. Die Aufklärung hat nicht, wie es Immanuel Kant vor Augen hatte, zum Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit geführt, sondern sie ging einher mit neuen Formen der Herrschaft, die unbegriffen sind. Solange sie unbewusst und unverändert bleiben, wird der Antisemitismus weiterhin eine attraktive Scheinlösung für menschliches Leid darstellen. Dabei, das muss ich hoffentlich nicht dazu sagen, wird das Leid aber nicht wirklich abgeschafft, sondern verewigt. Nicht das Leben, die Selbsterhaltung ist dann das Ziel, sondern letzten Endes nur noch der Tod. Wie attraktiv das ist, wie attraktiv diese Erlösungsvorstellung ist, wird deutlich an den weltweit stattfindenden Massenprotesten seit dem 7. Oktober. Barbarei besteht fort, solange die Bedingungen, die jenen Umschlag zeitigten, wesentlich fortdauern, schreibt Adorno in Erziehung nach Auschwitz. Das ist das ganze Grauen. Der erste öffentliche Streit über die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung wurde 1986 und 87 im Westdeutschen Feuilleton ausgetragen. Dabei standen sich Vertreter der nationalkonservativen Position, darunter Ernst Nolte, Joachim Fest und Andreas Hillgruber, und der linksliberalen Position Jürgen Habermas, Rudolf Augstein, Eberhard Jeckel et al. Gegenüber. Bezeichnend für Erstere ist die Behauptung Noltes, die Shoah sei als asiatische Tat einzuordnen und die Straf- und Arbeitslager der Sowjetunion seien der Archetyp der Konzentrations- und Vernichtungslager gewesen. Sie sei nicht mehr und nicht weniger einzigartig, als alle Massenmorde auf ihre Weise einzigartig sind. Die Shoah füge sich ein in eine Reihe von Verbrechen. Kurzum, die Deutschen haben nichts Besonderes vollbracht. Habermas, Protagonist der linksliberalen Seite, nannte dies verharmlosenden Revisionismus. Stattdessen trat er dafür ein, dass die Deutschen aus ihrer, Zitat, kritisch angeeigneten Geschichte ein nationales Selbstbewusstsein schöpfen sollten und schrieb ausdrücklich über den notwendigen Gebrauch der Historie. Zitat Ende. Die Position, die sich schließlich im offiziellen Deutschland durchsetzen konnte, war letztere. Die Shoah gilt als singulär und jede Anstrengung, an dieser Einzigartigkeit zu rütteln, gilt es zu vermeiden. Worin die Singularität gründet, ist in den verschiedenen Beiträgen des ersten Historikerstreits keinesfalls ausgemachte Sache. Allerdings ist die Frage, was die Shoah tatsächlich von allen bisherigen Massenverbrechen unterscheidet, für den Historikerstreit, wie er in den 80er Jahren ausgetragen wurde, auch bestenfalls sekundär. Es mag bezweifelt werden, dass der Antisemitismus mit seiner Erlösungsdimension, die zur Vernichtung um der bloßen Vernichtung willen führte, als das Präzedenzlose der nationalsozialistischen Untaten erkannt wurde. Worum es in Wirklichkeit ging, das waren Bedürfnisse, die die nationalkonservative Position mit dem impliziten Schlussstrich unter das Besondere der deutschen Geschichte nicht erfüllen konnte. Wolfgang Port erkannte, dass beide Seiten des Historikerstreits zwei Seiten einer und derselben Medaille waren. Beide versuchten auf ihre Weise, das deutsche Nationalbewusstsein nach Auschwitz zu exkulpieren. Die nationalkonservative Position, welche die nationalsozialistischen Verbrechen als asiatische Tat verstand und nicht, woran die Wohlmeinenden bis heute festhalten, als etwas spezifisch Deutsches, konnte damit gar nicht auf eine breite Popularität in der Öffentlichkeit stoßen, denn solcherlei Annahme war unbrauchbar, um eine genuin deutsche Identität zu stiften. Zitat von Port. Noch schlimmer aber als die Gewissheit, 6 Millionen Menschen ermordet zu haben, ist die Gewissheit, dieses Verbrechen als Nachahmungstäter begangen zu haben. Zitat Ende. Die linke Position konnte sich die Vernichtung um der Vernichtung willen noch positiv einverleiben. Also nicht trotz, sondern wegen Auschwitz stolz von Wir Deutsche sprechen und brachte es fertig, dass die einzige Tat zur Staatsraison wurde. So ist es nicht verwunderlich, dass Eberhard Jeckel auf der linken Seite involviert im Historikerstreit, bald darauf gemeinsam mit Lea Rosch die Initiative für eine zentrale deutsche Holocaust-Gedenkstätte ergriff. Rosch übrigens erlangte Berühmtheit dafür, dass sie aus einem ehemaligen Vernichtungslager in Polen den Backenzahn eines Ermordeten mitgenommen hatte und ihn 17 Jahre lang als Talisman behielt, entgegen dem jüdischen Gesetz, demzufolge kein Nutzen aus Toten gezogen werden darf. Mitte der 90er Jahre war es dann schließlich, dass ein Wettbewerb für die Gestaltung des Mahnmals in Berlin ausgeschrieben wurde. Symbolträchtig sollte es auf einem Stück Land errichtet werden, auf dem zuvor die Berliner Mauer Ost- und West-Berlin getrennt hatte und das nach der Vereinigung der BRD und DDR wieder zugänglich geworden war. Das Mahnmal wurde schließlich im Jahr 2005 eingeweiht. Übrigens ohne den Backenzahn, den Rosch nach dem Protest jüdischer Gemeinden dann doch nicht in eine Stele einbauen ließ. Und der damalige Bundeskanzler nannte das Mahnmal ein Ort, an den man gerne gehe. Beim Bürgerfest zum 5. Jahrestag erklärte Eberhard Jeckel feierlich, Zitat: In anderen Ländern beneiden manche die Deutschen um dieses Denkmal. Wir können wieder aufrecht gehen, weil wir aufrichtig waren. Das ist der Sinn des Denkmals und das feiern wir. Zitat Ende. Zum einen zeigt sich hier, dass das Denkmal vor allem der Selbstbestätigung der Deutschen dient. Zum anderen, dass es schon als Standortnachteil gilt, keinen Holocaust begangen zu haben. Umso größerer Sünder, desto besserer Christ, könnte man meinen. Im Wettstreit der Nationen ist es endlich wieder möglich, an erster Stelle zu stehen. Und die toten Juden eignen sich, wie Eike Geisel schrieb, vorzüglich als Bindemittel fürs nationale Kollektiv. Aus ihnen wird ein Nutzen gezogen, der mit der nationalkonservativen Schlussstrich-Rhetorik, die Nolte versucht hatte, so niemals möglich gewesen wäre. Es ist auch nicht notwendig, unbedingt Nazi-Eltern oder Nazi-Großeltern gehabt zu haben, um an dieser Ideologie des besseren, geläuterten Deutschlands teilzuhaben, das andere Staaten, insbesondere Israel, mit moralischer Überlegenheit über Frieden und Menschenrechte belehren kann. Die toten Juden sind nicht nur ein Bindemittel, sondern auch ein Integrationsmittel fürs nationale Kollektiv. Sie erwiesen sich im zweifachen Sinn als Opfer. Zum einen als die unmittelbaren Opfer ihrer Peiniger, zum anderen in einem obszön verdrehten religiösen Sinn als posthume notwendige Opfergaben für ein, Zitat, echtes nationales Selbstbewusstsein, wie es die aus den USA stammende Wahldeutsche Susan Neyman in ihrem Buch Von den Deutschen lernen affirmativ formuliert. Dass es nie wirklich um die Frage ging, was die Bedingungen waren, dass der Holocaust möglich sein konnte, ob diese Bedingungen fortbestehen, das zeigt auch die Tatsache, dass einige der Erben von Habermas' Position, wie Susan Neyman, heute auf der Seite der Holocaust-Relativierer stehen. Im zweiten Historikerstreit, der sich im Frühjahr 2020 an den Thesen von Achille Mbembe entzündete und der irgendwie unentschieden mehr oder weniger bis heute andauert und in dem die Shoah von postkolonialer Seite relativiert wird, neigen offensichtlich viele linke und linksliberale Akademiker und Publizisten dazu, die deutsche Pole Position im Erinnerungsrennen bereitwillig aufzugeben. Mit der Durchsetzung postkolonialer Theorien an den Universitäten und in der Öffentlichkeit findet auch eine Neujustierung im Erinnerungsbetrieb statt. Das Startfeld scheint sich umzukehren und statt auf der Pole Position könnte man nun womöglich auf der Last Position landen. Für Achille Mbembe war der Holocaust nicht der Umschlag von der Aufklärung in die Barbarei, nicht der Umschlag von der Verwertungs- in die Vernichtungslogik, sondern typisch für das postkoloniale Denken, die Zuspitzung der Moderne. In einem solchen Verständnis ist es logisch folgerichtig, so Alex Gruber, dass das südafrikanische Apartheidsregime und die Vernichtung des europäischen Judentums in ein und dieselbe Kategorie fallen als emblematische Manifestation des Trennungswahns, den Mbembe als zentrales Charakteristikum moderner Staatlichkeit ausmacht. Der Holocaust wird damit unter eine allgemeine Gewaltgeschichte und Geschichte von staatlicher Souveränität subsumiert und damit zum Verschwinden gebracht. Aufgrund seiner theoretischen Prämissen kann Mbembe überhaupt keinen qualitativen Unterschied, sondern höchstens einen quantitativen Unterschied erkennen. Für ihn ist der Antisemitismus nichts Besonderes. Die Ursachen für die Vernichtung verkennt er völlig. Dass Juden nicht als minderwertige Rasse, sondern als Gegenrasse verfolgt wurden, wird in dieser Denkweise unsichtbar gemacht. Statt dem nie wieder scheint für Mbembe ein immer wieder zu gelten. Während er nämlich mit dem Selbstmordattentäter sympathisiert, dessen Tod den, Zitat, Charakter einer Transgression erlange, stellt Israel für ihn das Gegenteil dar. Der jüdische Staat, so Mbembe, werde von einer Logik des Überlebens angetrieben. Und jetzt könnte man meinen, das ist gut, wenn man im Tod keine Erlösung sieht. Aber nicht so für Mbembe. Er behauptet nämlich, dass Israel wegen seiner Überlebenspsychose nicht sich selbst, aber dafür den anderen bereit ist zu opfern. Und dies geschehe aufgrund von Israels, Zitat, eigenem partikularen Narrativ von Geschichte und Identität, womit er das Narrativ des Holocaust meint. Mbembe verzerrt die tatsächliche manifeste Bedrohung Israels gravierend. Gleichzeitig kann ihn weder die Tatsache, dass die arabisch-palästinensische Bevölkerung von vor der Gründung des Staates Israel bis heute von 1,3 Millionen auf 5,4 Millionen angewachsen ist, noch die Tatsache, dass sich die durchschnittliche Lebenserwartung fast verdoppelt hat, davon abbringen, dass so behauptet er, die Besetzung Palästinas der größte moralische Skandal unserer Zeit sei. Das hat er übrigens lange vor dem 7. Oktober schon geschrieben. In einem Interview über postkoloniales Denken erklärten Mbembe, dass Israelis gegen Palästinenser deshalb Krieg führen würden, weil die israelische Gesellschaft einen Fetisch aus der Tatsache mache, dass Juden selbst einmal Opfer in der Weltgeschichte waren. Dieser Fetisch, so imaginiert er, werde im Zionismus durch ständiges Blutergießen am Leben gehalten. Zitat: Endlose Opfer und damit neue Opfer, die getötet werden, um den Opfergott zu besänftigen. Zitat Ende. Mit der Behauptung, die Israelis würden die Palästinenser ihrem vergöttlichten Gemeinwesen als Opfer darbringen, unterstellten Mbembe nicht nur, dass der jüdische Staat wieder das Menschenopfer einführen würde, das übrigens das Judentum historisch abgeschafft hatte und später das Christentum symbolisch wieder eingeführt hat, sondern Mbembe liefert auch noch die neue Version der klassischen Ritualmordlegende, die, und das ist wirklich das Perfide, die Vernichtung des europäischen Judentums gegen heute lebende Juden wendet. Also wegen dem Holocaust seien Israelis heute besonders gefährlich. Mbembe relativiert auf diese Weise die Shoah nicht nur, sondern er instrumentalisiert sie im Dienst des gegenwärtigen Antisemitismus. Nach dem Felix Klein, der Beauftragte der Bundesregierung für den Kampf gegen Antisemitismus, sich 2020 dagegen ausgesprochen hatte, dass Mbembe mit solchen Thesen als Festredner ein staatlich finanziertes Kulturfestival eröffnen solle, brach eine vehemente Verteidigung Mbembes durch nationale wie internationale renommierte Wissenschaftler los. Aleida Assmann, Ikone der deutschen Erinnerungskultur, schrieb gar davon, dass Mbembes Antisemitismus bloß eingebildet sei und ihn zu benennen die Rede- und Forschungsfreiheit einschränken würde. Die Kritik schaffe nämlich ein, Zitat, Klima des Verdachts. Der Vorwurf des Antisemitismus sei die eigentliche Gefahr für ein harmonisches Zusammenleben heute. Eike Geisel bemerkte vor einigen Jahren, Zitat, seit Hitler sind die Juden die Manövriermasse der Macht. Der Staat kann sie, je nach Konjunktur, verderben oder beschirmen, vernichten oder beschützen. Was im Feudalismus noch reine Laune des Herrschers war, das hat die moderne Exekutive planmäßig in Regie genommen. Ihr geht es, wenn sie Juden schützt oder opfert, anders als bei Hofe, nicht um die Kasse, sondern um den seelischen Haushalt der Nation. Zitat Ende. Auch im Erinnerungsgeschäft werden die Juden als Manövriermasse benutzt. Sind sie einem nützlich und bringen einen eigenen Gewinn, beruft man sich gern auf sie, wie im Fall des Berliner Holocaust-Mahnmals. Werden sie jedoch als störend empfunden, heißt es, die Erinnerung an die Judenvernichtung sei nicht mehr zeitgemäß, Zitat. So geschehen in Österreich im Jahr 2021, als mehrere Zeithistorikerinnen und Historiker, die aufgrund ihrer Position in renommierten heimischen Institutionen lieber anonym bleiben wollten, darauf bestanden, dass ein Holocaust-Mahnmal, das nur jenen gedenkt, die, wieder Zitat, aufgrund der Nürnberger Gesetze verfolgt wurden, ein nicht mehr zeitgemäßer Zugang sei. Zitat Ende. Heute gehe es um inklusives Gedenken, um zeitgemäße, das heißt intersektionale Erinnerungsarbeit. Tatsächlich wurde vor dem Mahnmal, das am 9. November 2021 in Wien eröffnet wurde, eine Steinplatte aufgestellt, auf der auch anderen nicht-jüdischen Opfern gedacht wird. Niemand käme auf die Idee, wenn das Leid der Opfer anderer Verbrechen zur Sprache gebracht wird, etwa das der schwarzen Sklaven in Amerika, dann sofort aufzuspringen und darauf zu bestehen, dass aber unbedingt noch anderen Opfergruppen gedacht werden müsse. Aber so geschehen in Wien. Wer bei dem inklusiven Erinnern heute nicht mitmacht, der sei provinziell. So verlautbarte es unter anderem der Genozidforscher Dirk Moses, ein weiterer Verteidiger Mbembes. Das Präzedenzlose wird eingeebnet, um harmonisch allen und allem gedenken zu können. Auf den ersten Blick erscheinen Moses Thesen, die er in seinem Katechismus der Deutschen formuliert, ähnlich wie Porths Kritik an der positiven Einverleibung des Holocaust in Deutschland. Moses stört sich aber überhaupt nicht an einer nationalen Identität, die sich auf ein historisches Verbrechen gründet, sondern an der pro-israelischen Haltung, die er in Deutschland als omnipräsent fantasiert. Wer Israel kritisiere, der sei, Zitat, von Arbeitslosigkeit und Ausgrenzung aus dem öffentlichen Leben betroffen. Die häufige Berufung auf den Holocaust durch deutsche Politiker kann sich Moses nur mit dem Einfluss, Zitat, amerikanischer, britischer und israelischer Eliten erklären. Auf wen Moses mit diesem Code anspielt, ist offensichtlich. Sogar, dass sie als Manövriermasse benutzt werden, wird jetzt den Juden selbst zugeschoben. Und der eine Staat, in dem sie keine Manövriermasse von anderen sind, der sei, laut Moses, das Problem. In die gleiche Kerbe schlägt auch Michael Rothberg, Inhaber des Lehrstuhls für Holocauststudien in Los Angeles und übrigens der Nachfolger von Saul Friedländer, mit seinem Buch Multidirektionale Erinnerung, Holocaust-Gedenken im Zeitalter der Dekolonisierung, das in deutschen Medien vom Deutschlandfunk über den Tagesspiegel bis zu Die Zeit hochgelobt wurde. Während der Geschichtsrevisionismus im ersten Historikerstreit Mitte der 80er Jahre von rechts kam, kommt der im zweiten Historikerstreit aktuell von links. Im postnarzisstischen Erinnern und Gedenken ging es, das haben Port und Geisel gezeigt, nur vordergründig um die Ermordeten oder um das Nie wieder, die einzige Forderung der Überlebenden der Konzentrationslager. Im Kern ging es in den 80er Jahren und geht es heute um die eigenen Bedürfnisse, die dazu führen, dass ich eine Meinung durchsetzen kann. Wobei, das muss man auch dazu sagen, diese Bedürfnisse so eigen oder so individuell gar nicht sind, nämlich insofern, als dass sich in ihnen gesamtgesellschaftliche Tendenzen ausdrücken. Die Bedürfnisse mögen unter anderem darin begründet sein, dass die betriebsamen Erinnerer durchaus eine Ahnung davon haben, dass ihr Erinnerungsgetue keine Aufarbeitung der Vergangenheit sein kann. Allein die Tatsache, dass der Antisemitismus fortbesteht und Jüdinnen und Juden bis heute nicht in Sicherheit leben können, führt vor Augen, dass die Vergangenheit nicht auf eine Weise aufgearbeitet wurde, die das Minimum garantieren würde, nämlich, dass Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe. Indem man jedoch den Antisemitismus relativiert oder gar ignoriert, kann man sich gleichzeitig davon überzeugen, doch auf dem richtigen Weg zu sein. Israel stört dieses Selbstbild von einer ernsthaften Aufarbeitung. Zum einen, weil es als Zufluchtsort für Jüdinnen und Juden weltweit fungiert, der gar nicht nötig wäre, wenn es keinen Antisemitismus gäbe. Alaida Aßmann entledigt sich dieses Problems, indem sie einfach eine neue Antisemitismusdefinition einführt. Und sie wirbt für eine Definition, die uns nicht trennt. So wie Habermas für den Gebrauch der Geschichte zur Schaffung einer zeitgemäßen nationalen Identität eintrat, so wirbt Aßmann heute für den Gebrauch von Definitionen zur zeitgemäßen Politikgestaltung. Zum anderen stört Israel dieses Selbstbild von einer ernsthaften Aufarbeitung, weil es keine gut gemeinten Bekenntnisse zum Schutz vor Antisemitismus annimmt, auch gar nicht annehmen kann. Genauso wie, darauf können wir vielleicht in der Diskussion dann gleich nochmal eingehen, genauso wie das internationale Recht keinen Schutz garantieren kann, weil es keinen Weltsouverän gibt, der diesem Recht Geltung verschaffen würde. Israel setzt sich, wenn nötig, militärisch zur Wehr, ohne Schutzbefohlene oder Dhimmis von anderen zu sein. Und dies wird dem jüdischen Staat übel genommen, sowohl von den wieder gut gewordenen Deutschen, die die Singularität der Shoah für ihre Zwecke in Dienst nehmen, dadurch aber nicht als provinziell abgehängt werden wollen, als auch von den postkolonialen Theoretikern vom Schlage Moses und Rothbergs. Moses imaginiert Israel als Kolonialmacht, die den Palästinensern das Land raube. Den Nationalsozialismus versteht er dagegen als, Zitat, kompensatorisches Unternehmen, das permanente Sicherheit für das deutsche Volk anstrebte. Nie wieder sollte das deutsche Volk zum Beispiel eine Hungersnot erleiden müssen, wie es sie in der Blockade der Alliierten während des Ersten Weltkriegs erlebt hatte. Es ging also um den utopischen Ehrgeiz der Kontrolle über ein autarkes Territorium. Zitat Ende. Während also, laut Moses, die Israelis den Palästinensern aus Böswilligkeit das Land stehlen, wollten die Deutschen in den 30er und 40er Jahren bloß keine Hungersnot leiden. Darauf wäre seinerzeit noch nicht mal Nolte gekommen. Israel stört sowohl das harmonisierende Selbstbild einer erfolgreichen Erinnerung an die Shoah als auch das inkludierende, in Wahrheit alles mit allem identifizierende Gedenken unterschiedlicher Verbrechen. So fallen die Bestrebungen, Israel auszuschließen aus dem solidarischen Erinnern, wie Rothberg es nennt, im akademischen Betrieb in Deutschland wie in der deutschen Öffentlichkeit auf fruchtbaren Boden. Die im Anschluss an den ersten Historikerstreit sich im deutschen Sprachraum bemerkbar machende zunächst linke und dann auch auf breiteren Konsens fallende Israel-Solidarität erscheint als Versuch der positiven Einverleibung auf der einen und der Verharmlosung der Shoah auf der anderen Seite des ersten Historikerstreits entgegenzutreten. Von dem wahren Gedanken ausgehend, dass materialistische Geschichtsschreibung nicht bloß wissen will, wie es denn eigentlich gewesen sei, so wie es der Historiker tut, der Fakten sammelt und sortiert, fühlte man hier vor, ob nicht auch eine Gedenkpolitik unter der Rücksichtnahme auf den Staat der Überlebenden der Shoah möglich sei. Bei diesen Versuchen geschah es, dass die Kritik des Antisemitismus von der Kritik gesellschaftlicher Totalität abgelöst wurde, aus der aber die Präzedenzlosigkeit der Vernichtung der Juden und ihrer drohenden Wiederholung überhaupt begriffen werden kann, sofern sie überhaupt zu begreifen ist. Eben dieser Zusammenhang, den Moishe Postone so energisch ins Zentrum gerückt hatte, geriet bei großen Teilen der israel-solidarischen Aktivisten ins Hintertreffen, je mehr sie auf breiteren Konsens stießen. Heute vollzieht sich unter den Israel-Solidarischen, was Eike Geisel Erinnerung als höchste Form des Vergessens bezeichnete. Die Postkolonialen übernahmen dankbar den Rückzug von der Kritik der gesellschaftlichen Totalität, um jetzt als die zeitgemäßen Widersacher im Wettstreit des modernen Erinnerungsbetriebs in Aktion zu treten. Die einen bemühen in diesem Sinne das Nakba-Narrativ, und die anderen bemühen das Holocaust-Narrativ, und beide bewegen sich im selben Erinnerungsdiskurs. Die Israel-solidarische Seite heute verfehlt es, den Funktionszusammenhang selbstbewusst zu machen, sprich Ideologiekritik zu üben. Ihre Israel-Solidarität gründet nicht in der Kritik des falschen Ganzen, sondern in positiver Politik und Moral innerhalb eben jener Totalität. Dementsprechend erscheinen dann auch Fragen des politischen Tagesgeschäfts in Israel als entscheidend. Die Israel-Solidarität ist somit dann keine durch die Einrichtung der Welt als Ganzes aufgezwungene Notwendigkeit, sondern sie wirkt wie ein politisches Anliegen, das man aus persönlicher Neigung ausgesucht hat, das man umsetzen kann, ablehnen kann. Ändert sich die eigene Neigung, kann dann nämlich auch die Parteinahme für den jüdischen Staat schnell wieder vergehen. Im Jahr 2008 erklärte die damalige Kanzlerin Angela Merkel bei einem Besuch in der Knesset, dem israelischen Parlament, die Sicherheit Israels sei Teil der deutschen Staatsräson. Nun verhält es sich hier allerdings so wie in der Erinnerungskultur. Man wählt stets das, was bequem ist und einen eigenen Vorteil bedeutet. Die vielbeschworene deutsche Staatsräson hängt in allererster Linie mit dem Ansehen Deutschlands in der Welt, also mit den eigenen Neigungen zusammen. Der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags schreibt zur Staatsräson, Zitat: Der Begriff der Staatsräson findet weder im Grundgesetz noch in einfach gesetzlichen Vorschriften des deutschen Rechts Verwendung. Er ist daher nicht als rechtlicher Terminus aufzufassen. In der deutschen Staatspraxis wird er heute vielmehr als politisches Leitprinzip verstanden. Die Staatsräson bewirkt also weder eine rechtliche Verpflichtung noch eine anders geartete Rechtsfolge. Daher bleiben auch Verstöße gegen die Staatsräson folgenlos. Zitat Ende. Im Mai 2024 erließ der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, einen Antrag auf Haftbefehl gegen Israels Premierminister Netanyahu und den damaligen Außenminister Yoav Gallant wegen nichts Geringerem als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. In einem Krieg, den Israel nicht begonnen hat und der sofort beendet wäre, wenn endlich die verschleppten Geiseln freigelassen und die Waffen niedergelegt würden. In vorauseilendem Gehorsam verkündete Steffen Hebestreit, der Sprecher der deutschen Bundesregierung, Deutschland sei ein Unterstützer des Internationalen Strafgerichtshofs und auf die Nachfrage, ob dazu auch gehöre, sich an Entscheidungen des Gerichts zu halten und die Haftbefehle umzusetzen, hieß es von Hebestreit, wir halten uns an Recht und Gesetz. Dabei würde Deutschland überhaupt nichts passieren, wenn es den Haftbefehl nicht umsetzt, weil es keine Weltregierung gibt, die die Einhaltung des römischen Statuts, das unterschrieben wird, wenn man den Strafgerichtshof anerkennt, garantieren könnte. Ebenfalls letztes Jahr, mitten im Krieg, während Israel mit Zehntausenden Raketen aus Gaza, Syrien, dem Libanon, dem Jemen, Irak und Iran angegriffen wurde, blockierte die deutsche Regierung monatelang Waffenlieferungen an den jüdischen Staat. Man befürchtete, in die internationalen Sanktionen gegen Israel mit hineingezogen zu werden. Erst letzte Woche, als Netanjahu zum ersten Mal seit Ausstellung des Haftbefehls nach Europa reiste, erklärte Außenministerin Baerbock, sie sei enttäuscht, dass sich Gastgeberland Ungarn entschieden hat, die Ratifikation des römischen Statuts zurückzunehmen und den israelischen Premierminister nicht zu verhaften. Ohnehin, das kann man vielleicht noch dazu sagen, erkennen nur etwa 2 Drittel aller Länder weltweit überhaupt den Internationalen Strafgerichtshof als verbindliche Instanz an. Was Baerbock und die anderen nicht sehen, ist, Recht verhindert keinen Genozid. Israel ist bis heute das Einzige, was in der Welt nach Auschwitz einer Wiederholung entgegensteht. Und zwar nicht durch Verträge, nicht durch Werte, Normen oder eine Erinnerungskultur, sondern weil es sich physisch gegen jene verteidigen kann, die in seiner Vernichtung ihre Erlösung erblicken. Israel ist bis heute der einzig wirksame Einspruch gegen die Welt nach Auschwitz, während die Deutschen selbstgewiss ihre Nabelschau betreiben. Nichts und niemand garantiert, dass die Deutschen nicht gerade wegen ihrer Verantwortung für die Geschichte, nicht gerade wegen Auschwitz, sich gegen Israel wenden. Ich hatte vorhin erwähnt, dass der Antisemitismus stets den aktuellen gesellschaftlichen Normen entsprechend sich anpasst. Was alle unterschiedlichen Ausprägungen des Antisemitismus verbindet, ist, dass Juden oder was als jüdisch imaginiert wird, stets als das ursprüngliche Übel gelten. Heute, in einer Welt der Menschenrechte, wird dem jüdischen Staat vorgeworfen, der größte Verletzer von Menschenrechten zu sein. In einer Welt des Postkolonialismus wird dem jüdischen Staat vorgeworfen, ausbeuterische Kolonialmacht zu sein. In einer Welt, die den Nationalsozialismus ablehnt, wird dem jüdischen Staat vorgeworfen, die Nazis von heute oder gar noch schlimmer als die Nazis zu sein. Der Holocaust scheint immer mehr missverstanden zu werden, je mehr man über ihn spricht, schreibt Imre Kertész. Er rückt in immer weitere Ferne, je mehr Gedenkstätten wir errichten. Die unerträgliche Last des Holocaust hat im Laufe der Zeit Formen der Sprache hervorgebracht, die über den Holocaust zu sprechen meinen, während sie seine Realität nicht mal berühren. Zitat Ende. Kertész' Beobachtung muss hinzugefügt werden, dass die Vernichtung des europäischen Judentums nicht nur umso unverständlicher wird, je mehr Gedenkstätten errichtet werden, sondern auch je mehr Erinnerungs-, Holocaust- und Genozidforschung betrieben wird. Diese akademischen Disziplinen stehen an vorderster Front, wenn es darum geht, die Gewalt gegen Juden heute als Widerstand zu rationalisieren. Anders als in den 40er Jahren seien sie heute, so meinen Mbembe, Moses und Co., nämlich wirklich schuldig. Und wer sich solch großer Verbrechen schuldig macht, wie sie Israel zugeschrieben werden, der darf nicht nur bestraft werden, sondern muss es sogar. Wie populär die Schuldzuweisungen gegen Israel sind, zeigt sich in den Kommentarspalten von Zeitungen, in den sozialen Medien, bei Hollywood-Preisverleihungen, auf wissenschaftlichen Konferenzen und nicht zuletzt bei den zahllosen Protesten gegen Israel seit dem 7. Oktober. Seit 18 Monaten werden Juden weltweit in einem Maße ausgegrenzt, gedemütigt und körperlich bedroht, das es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben hat. Von pogromistischen Hetzjagden, die verharmlost oder gerechtfertigt werden, über Brandanschläge und Messerangriffe bis zu Drohbotschaften in der U-Bahn, auf Postpaketen oder im Unihörsaal. Wolfgang Porz' Feststellung über den ersten Historikerstreit, dass, Zitat, noch unverfrorener als die Verharmlosung der Vergangenheit nur der Wille ist, aus einer nicht verharmlosten Vergangenheit nationales Selbstbewusstsein zu schöpfen, Zitat Ende, muss heute hinzugefügt werden, dass der wie auch immer geartete Antisemitismus die beiden Seiten des zweiten Historikerstreits zu einer unheilvollen Koalition gegen die Überlebenden und ihre Nachkommen vereinen kann, wenn diese in der Manövriermasse nicht aufgehen. Danke.